Erster Jerusalem ist jetzt einsam und verlassen, obwohl die Stadt früher sehr viele Einwohner hatte und wie eine Königin unter den Nationen war. Zweiter, die Stadt weint die ganze Nacht hindurch, während ihre Tränen über die Wangen laufen, weil keiner ihrer früheren Freunde sie tröstet. Dritter, das Volk Juda musste in die Fremde ziehen, um der harten Arbeit zu entkommen, aber dort finden sie keine Ruhe vor ihren Verfolgern. Vierter, die Wege nach Zion sind leer und traurig, da niemand mehr zu den Festen kommt, während die Priester und jungen Frauen tief verzweifelt sind. Fünfter, die Feinde haben die Macht übernommen, weil der Herr Jerusalem wegen seiner vielen Sünden bestraft hat, sodass sogar die Kinder gefangen weggeführt wurden. Sechster, die ganze Pracht von Jerusalem ist verschwunden, während die Anführer wie hungrige Tiere ohne Kraft vor ihren Verfolgern fliehen. Siebter, in ihrem Elend erinnert sich Jerusalem an die schönen Dinge der Vergangenheit, bevor das Volk ohne Hilfe in die Hände der Feinde fiel. Achter, Jerusalem hat schwer gesündigt und wurde deshalb unrein, sodass alle sie verachten, während sie selbst vor Scham weint und sich abwendet. Neunter, ihre Unreinheit war für alle sichtbar, weil sie nicht an die Folgen dachte, weshalb sie nun tief gestürzt ist und keinen Tröster findet. Zehnter, der Feind hat alle wertvollen Schätze geraubt, obwohl Gott befohlen hatte, dass fremde Völker niemals das Heiligtum betreten dürfen. Elfter, alle Bewohner stöhnen vor Hunger und tauschen ihren wertvollen Besitz gegen Brot ein, damit sie irgendwie überleben können. Zwölfter, sie ruft den Vorbeikommenden zu, schaut doch, ob jemand so viel Schmerz empfindet wie ich, seit der Herr mich an seinem Zornestag bestraft hat. 13. Gott sandte Feuer aus der Höhe in meine Knochen und stellte mir eine Falle, so dass ich nun einsam und ständig krank bin. 14. Er hat meine Sünden wie eine schwere Last zusammengebunden und sie mir auf den Nacken gelegt, wodurch meine Kraft völlig gebrochen ist. 15. Der Herr hat alle meine starken Männer verstoßen und ein Fest gegen mich geplant, um meine jungen Leute zu vernichten. 16. Ich weine ununterbrochen, weil niemand da ist, der mich tröstet, während meine Kinder völlig am Ende sind, da der Feind gesiegt hat. 17. Zion streckt die Hände aus, findet aber keine Hilfe, weil der Herr befohlen hat, dass die Nachbarn zu Feinden Jerusalems werden. 18. Der Herr ist im Recht, da ich seinen Befehl nicht gehorcht habe, sagt sie und bittet alle Völker, ihren großen Schmerz zu sehen. 19. Ich rief meine Verbündeten um Hilfe, aber sie haben mich betrogen, während meine Priester und Anführer in der Stadt verhungerten. 20. Sieh doch, Herr, wie sehr ich leide und wie unruhig mein Herz ist, weil ich so ungehorsam war und nun überall der Tod droht. 21. Meine Feinde hörten mein Seufzen und freuten sich über mein Unglück, aber ich hoffe, dass du sie bald genauso bestrafst wie mich. 22. Sieh dir ihre Bosheit an und bestrafe sie so, wie du mich wegen meiner Sünden bestraft hast, denn mein Herz ist schwach vor Kummer.